1. Als Sie sich Jerusalem nahörten und Bethphage im Olberger reichten, St. Jesus sway seine Jünger voraus. 2. Wise Sien, get in das Dorf, das er vor Juk seit, dort wordet er sofort ein Angebundin Esselin mit ihrem Fohlen finden. Bindet Sie los und bringt Sie zu mir 3. Solte Juk gemen fragen, was er tat, so antwortet, der Herr benötigt Sie, und er wird Sie umgehend freigeben 4. Dies Gesche, die prophetisch Osage zu erfüllen, die beseit, 5, sag der Tochter Zion, sie, den König kommt zu dir, sanftmütig und retend auf einem Esel, j, auf einem Jungen Esel, dem Fohlen eins last tears, 6. Die Jünger gingen daraufhin und handelten genauso, why Jesus is ihnen befohlen hat. 7. Sie brachten die Esselin und das Fohlen, legten ihr Mantel auf die Tier, und Jesus setzte sich darauf. 8. Viel Menschen breiteten ihr Kleider auf dem Wege US, warend and as wide von den Bormen abschnitten und dies ebenfalls auf den Weg legten. 9. Die Verrangenden und Nachfolgenden Menschenmengen riefen, Hosiana dem Sohn Davids. Gesegnet Sie, der Die kommt im Namen des Herrn. Hosiana in der Hoge, 10. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte, wer ist dieser Mann, 11. Die Menschenmengen antworteten, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläas 12. Jesus betrat den Tempel und vertrieb all, die dort kauften und verkauften. Erstias die Tische der Geldwechsler und die Sitzer der Torbenbekäufer m. 13. Sagt zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden, doch hat es zu einer Räuberhöhle gemacht, 14. Im Tempel kamen blind und lahme zu ihm, und heilte sie. 15. Als die Hohenpriester und Schriftgelehrten die wunderbaren Taten sahen und horten, why die Kinder im Tempel riefen, Hosiana dem Sohn Davids, werden sie zornig. 16. Sie fragten in, horst du, was dies kinder sagen, Jesus erwidet, J.A. Hat er den Nigelisen aus dem Mund von Unmundigen und Sorgelingen as du dir lob bereitet, 17. Danach verliess er Sie, jing aus der Stadt hinaus nach Bethanien und Verbracht dort die Nacht. 18. Als am nächsten Morgen in die Stadt zurückkehrt, verspürt er Hunger. 19. So einen Feigenbaum am Weg, jing darauf zu, von jedoch nichts als Blätter darin und Spratsch zu ihm, niemals soll mehr fruchten dir wachsen, sofort verdort der Feigenbaum. 20. Als die Jünger die sahen, wären Sie erstaunt und fragten, why konnte der Feigenbaum so plötzlich verdoren, 21. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn er glauben hat und nicht zweifelt, konnte nicht nur das mit dem Feigenbaum tun, sondern auch zu diesem Berg sagen, heb dich empor und stirs dich ins Meer, und es wird geschehen, 22. Als, was im Gebet mit glauben erbittet, wordet empfangen, 23. Als in den Tempel kam und lehrt, traten die Hohenpriester und die Altesten des Volks in Herren und fragten, mit welcher Vollmacht hast du das? Und wer hat dir dies Vollmacht gegeben, 24. Jesus erwidert ihnen, ich werde euch ebenfalls ein Frage stellen. Wenn mir darauf antwortet, werd ich euch auch sagen, mit welcher Vollmacht ich dies Tuesday 25. Woher stammt die Torf des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen, Sie überlegten untereinander und sagten, wenn wir antworten, vom Himmel, wird uns fragen, warum hat im Dan nicht geglaut, 26. Sagen wir aber, von Menschen, so müssen wir die Mensch fürchten, denn halten Johannes für einen Propheten, 27. Sie antworteten Jesus, wir wissen es nicht, daraufhin sagt auch zu ihnen, so sage ich euch nicht, mit welcher Vollmacht ich dies Tuesday 28. Was meint dazu? Ein Mann hat zwei Son. Jing zum ersten und sagt, Sohn, geh hüt in den Weinberg und arbeit, 29. Dieser antwortet, J.A., Herr, jing aber nicht, 30. Dann jing zum zweiten und spratsch dasselbe zu ihm. Dieser antwortet, ich will nicht später jedoch beruhter ist und jing, 31. Welcher von den beiden hat den Willen des Vaters getan, sie antworteten, der Zweite, Jesus sagt zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, Zöllner und Prostituierte kommen vor euch in das Reich Gottes, 32. Denn Johannes kam zu euch auf dem Weg der Gerechtigkeit, und hat ihm nicht geglaubt, die Zöllner und Prostituierten aber glaubten ihm. Obwohl die Saat, hat es auch nicht beruht, im zu glauben, 33. Hort ein weiteres Gleichnis, es gab einen Gutsbesitzer, der einen Weinberg anlegte, in Einsund, ein Kelter darin grub und einen Turm bohrt. Dann verpackte in ein Weingarten und reist außer Land, 34. Als die Erntezeit nahte, sandte sein Nektar zu den Weingarten im seinen Anteil und den Früchten zu empfangen, 35. Doch die Weingarten ergriffen sein Nektar, den einen schlugen sie, den anderen toten sie. Den dritten steinigten sie or 36. Daraufhin sandte ernüt ander Nektar, mehr als beim ersten Mal, und sie behandelten die Zebenzo, 37. Zuletzt sandte seinen Sohn zu ihnen, den dacht, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben, 38. Als die Weingartner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns in Toten, damit sein Erbe uns gehort. 39. Sie ergriffen in, warfen in ausdem Weinberg hinaus und tokten in 40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was word diesen Weingarten anten, 41. Sie antworteten im, word dies Jubeltäter grausam umbringen und den Weinberg anderen Weingarten übergeben, die im die Fruchte zur rechten Seite bliefen werden, 42. Jesus fragte sie, hatte nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bollut verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist dies geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen, 43. Die Schaub sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte hervorbringt, 44. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen, auf wenn aber dieser Stein fällt, den wird er zermalmen, 45. Als die Hohenpriester und die Pharisäer sein Gleichnis horten, erkannten sie, dass von ihnen sprach. 46. Sie suchten in zu ergreifen, furchteten sich jedoch vor den Menschenmengen, die dies in für einen Propheten hielten.